Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Meine erste Reise dieses Jahr, frei von allem, nach der Wüste verschlägt mich nach Kamenz. Another settlement needs your help. Erkenntnis, verbrennendes. War es das die gute Tat, Kretas sich mit einem unter ihrem Stande einzulassen? Die Frau von den Gladiatoren oder die Frau des Fabrikern vor den Gefangenen da oben? Im Grimmer oben. War ich deswegen da, ja? Sie musste nicht dabei sein, aus dem Leiden alter Leben entsteht so etwas. Dieses Erkennen auf Reisen zu sie sein. Dieses Thema während der Kirche Uhr verklingt in Kamenz. Es passt alles, es wussten zu viele. Nun sollte ich mir Eselsbrücken ausdenken, es ist nicht wieder passiert. Mit deinen Eselsbrücken Buch in der Hand auf dem Hochbett. Ja komm ey, die Zeit sagt, los jetzt. Mein Alter, weißt du wie Brot schmeckt? Der Esel geht nicht drüber Brücke, wenn er durch den Boden das Wasser sehen kann. Sollte man mal wieder eine Rede halten und mache ein Eselsohr ins Buch der Eselsbrücken. Jawohl, das ist Humor. Und wann wird's mal wieder richtig Sommer? Richtig Sommer, ey. Und das Gute und das Böse leben grad gut in mir, Seite an Seite, ey. Ich produziere, das Böse freut sich morgen auf das Holz zerschlagen und das Gute auf irgendwas daneben, was passiert, wo es gut sein kann. Ja, Freunde, kommt her und reicht euch die Hand. Versuche das zu halten, diese Balance zur Waage. Kommen wir sieben, unsere Erinnerung zutage. Wache auf, spüle meinen Mund mit Salbei-Tee, Zahnpasta, was wohl mein Zahnarzt zu Birkenzucker sagt. Guck's lieber anstatt zu rauchen, ey. Du bist gut drauf. Der Dr. Sonntag, beste Mannschaft. 246 ist meine Master Rune. I'm on the muff. Her house to use. Her house to use. Ziegel schleppen zu essen. Training für die Schlange im Rücken des Stieres. Und das Passierte auf dem Weg zum Nirvana ist Leiden und der Mensch kein Individuum. Das Erreichen von Nirvana entspricht Freiheit und den Preis, frei von Wünschen und Bedürfnissen zu sein. Aber auch von der Schönheit des Gefühls. Alles das zu erreichen. Ja Mann. Ich hatte erreicht, das Leiden war beendet. Hatte eine Spielgefährtin, eine tolle Spielgefährtin. Die Zeit war wunderbar. Und kommst du klar auf ein kleines Nirvana? Auf Erden eine Kostprobe. Doch scheinbar ist meine Sorte zu wertvoll, um sich zu binden. Und die Zeit dort so kurz, weil wir so viel schafften. Wenn wir uns leiden, in unserer Welt zu finden, braucht uns das Schicksal. In diesem Zustand, wie finanziert man sich da über Leute, die sich genau das fragten? Ich finanziere mich über euch. Und der Friedhof und Sandstein wird alt an der Unterseite. Und es blättert ab wie bunte Seiten in den Büchern, die ich schreibe. Die aber am Ziel sind, haben den Frieden gefunden. Wie Mario Kafka und Mother Brownie. Ihr Begräbnis war ein Schauspiel. Das Seil riss und der Krankenwagen kommen musste. Solche Stories erlebt man, ey, wenn man rumkommt. Aber jetzt geht's weiter, nächster Beat, Alter. Freut euch. Story goes on. Keep on terror. Yeah. Wow. Soft. Ich verlasse diesen Ort, Respekt erfüllt. Mir wird kalt. So schön wie ein Kronleuchter aus Perlmutt. Lese Veronika, beschließt zu sterben. Nicht in Serbien. Lerne Greta, Manja und Maler in einer Person, nachdem sie schon alles gelebt hatte, was wirklich war. Du hast meine Welt verpasst, sie hat ihr Leben damit verbracht, ständig auf etwas zu warten. Greta liegt abends allein in ihrem Bett. Sie braucht einen Schlaf, aus dem sie nie erweckt. Veronika liest ihr eigenes Buch. Ich höre Janus dazu und komme herunter. Der Tabakqualm im Beamerlicht, die dunkle Wolke des Denkens über mir. Ein guter Kaffee, das Buch und die Musik, der Friedhof, der Sandstein und die Erinnerung selbst miterlebt. Und ein dicker Mensch setzt sich zu mir und erzählt etwas vom Strom. Ich bin unbehelligt, unbeteiligt. Die Musik peitscht ein Pferd übers Feld und das Bild verschwimmt im Niesenebel der Heide. 3,5% Rap, es ist Frühstückszeit, ich steig aufs Parkett. Veronika beschließt zu sterben, sie ist die Komplettlösung für ein Spiel, das ich nie wieder spielen will. Meine Amiga, auf der Suche nach wahren Krieger. Auf der Suche nach Quittensaft, Mitternacht mitgemacht, gewissenhaft suche ich den Quittensaft, splitternackt mitgemacht, nicht dass ihr euch bitten lasst. Quittensaft bis Mitternacht, da geht der Achas auf Wissenschaft, nur weil du ein mittleres Gesicht über Nippel und den Titten hast, teile ich nicht mit dir automatisch meinen Quittensaft. Auch wenn du dich zum Flitschen machst, Schneewittchen kriegt keinen Quittensaft. Es ist 2:04 nach Mitternacht, der Witcher lacht. Man fragt ihn, wie alt er sei, zu alt für Wissenschaft. Die Haare grau, mein Wissen ist dein Kristallpalast. Die einen trinken bitteren Schnaps, ich trinke Licht um Mitternacht. Drehe mir den Mischtabak, Zigaretten teile sie geschwisterhaft, lehne mich zurück, ringe mir ein Grinsen ab, blase Rauch in den hohen Raum, grinse dem Winter nach. Der Film war gut, doch der Schnitt war stümperhaft. Doch ich lerne bald, was man als Künstler macht. Wenn ihr euch bitten lasst, da draußen ihr neuer Beat fängt an. zurück aus Cummins. Schönes Ding, was Rekord nehmen. Ja, der Film wird langsam fertig. Kann man sich schon gönnen. Doch ich lerne bald. Nicht mehr auf die lange Tour zu schieben, ne. Viel mehr, ja, mehr so ein Beavis Leaves. Doch ich lerne bald, was man als Künstler macht und nicht bereuen, sowas ist sündhaft. Teuer als auch gewissenhaft. Der jüngste Tech 246 Quittensaft, was man so gelitten hat. Von Mitternacht zu, Jahreszeit zu Jahreszeit, Monat zu Monat, von Ritterschlag zu. Mitgehangen, mitgemacht, ein Gin Tonic nach dem Quittensaft. Mit Wacholder, Bären, ein goldener Stern, wenn ihr eure Kinder einfach kippeln lasst. Oh, der Spruch auf den Lippen lasst. Es gibt so viele Dilemmas und ich bin froh, dass mich das Leben davon irgendwie getrennt hat. Wie alle, die sagten, dass sie jetzt ins Bett gehen. 1, 2, 4 nach Mitternacht, immer noch besser als nehmen Katie's Let's Play recht geben. Geografie und Ethik, ich treffe nur noch Lehrerinnen. Warum, ich weiß nicht. Wenn man Geld und Mittel hat, trinkt man Quittensaft. Hat Millioni das oder Kafkas Erben? Und Veronika beschließt zu sterben. Ich lass sie und ihr Herzen allein mit diesem Marzipan. Denn wer es sogen hat, hat auch Likör. Veronika hat Lippen, dass du sie einfach küssen magst. Doch der Rest war eigentlich, wie man so sagt, Mittelmaß. Mit der Kraft von Quittensaft aus einem kleinen Liter Fass. Wenn du am Arsch noch Glitter hast, bin ich nicht nur mitwisserhaft. Und es noch nicht gewittert hat und sie bald in der Silberstadt leider jeder Dritte hat. Im Gedächtnis Lücken hat sein verrückter Text, der jetzt die Geschichte mit dem Zauberer. Versteht ihr das? Die kommt noch. Also, da war mal ein Zauberer, der wollte ein Königreich an sich reißen, vergiften und so, und hat all den Leuten in den Brunnen Gift gemischt, das sie irre gemacht hat. Und dann haben alle draus getrunken und dachten sich so, wie schräg fühlt sich das an? Jedenfalls waren dann alle verrückt und der König merkt es, als seine Leute alle verrückt geworden sind. sagt es so, naja, ihr Idioten, das ist ja, man hat so Gesetze erlassen, um das zu ändern und sowas, aber selbst die Politiker und die Polizisten und alle, so, die haben aus dem Grund geguckt, nur der König und seine Frau nicht, weil die halt einen eigenen Brunnen hatten. Ja, und so ging dann die Geschichte weiter, dass das Volk irgendwann dachte, der König sei verrückt, weil der irgendwelche dummen Gesetze erlässt, so, um die zu ärgern halt, so, und wollten ihn absetzen, ne? Und der König stand dann so vor seinen Gefolgsleuten, ne? Und sagte so, hey, was ist denn hier los? So, und die so, hey, du musst gehen, weil du verrückt bist. Ja, und dann zog sich der König halt in sein Gemische zurück, fragte seine Frau, was machen wir jetzt? Ne? Und die Frau sagte so, ja, lass uns auch aus dem Brunnen trinken. Naja, und so wurden sie halt auch verrückt und so funktionierte dieses Königreich halt. Ja. War halt ein bisschen anders, ne? Sie sagten so, hey, komm Kathi, lass uns spazieren gehen auf dem Friedhof. Ja. Ein bisschen Pit die Rippe kracht, gibt das im Sixerpack. Und wenn man auch ein paar Skizzen macht, hat die Katze im Witznass Whiskersnapf nur Quittensaft. Ich wickle das jetzt ab. Ja, das Ende ist verkackt, aber was soll's, ich mach's vielleicht nochmal authentisch. Cheers.